Evolutionär betrachtet gab es also erst einmal keinen Grund für die Sprechenden, ihre Kommunikation kreativ zu gestalten. Sprache diente der reinen Informationsvermittlung. Doch genau das änderte sich irgendwann, auch ganz pragmatisch. Child erklärt dies anhand einer plötzlich einbrechenden Kälteperiode, die einen Teil unserer Vorfahren das Leben kostete. Nur die Allerstärksten überlebten diesen grausamen Bevölkerungsrückgang. Nur diejenigen, die sich am besten darauf verstanden, zu spekulieren, Strategien zu entwickeln, zu koordinieren, zu diskutieren, vorherzusagen und rechtzeitig einen Plan B zu entwerfen. Je nach den Umständen vielleicht auch einen Plan C oder D. Wahrheitsgemäße Sachlichkeit siegte. Aber sie wurde zunehmend mit etwas vermengt, das neu und fremdartig war. Irgendwann begannen sie, über Dinge zu reden, die Menschen, die nicht existierten, zugestoßen sein sollten. Dies waren keine Lügen in einem Sinn, der den evolutionären Wert der Sprache gefährdete. Dies war ein nie zuvor versuchter radikaler mentaler Sprung in eine ganz andere Richtung. Hier ging es darum, sich ein paralleles oder theoretisches Universum vorzustellen, in dem Dinge passieren konnten, die auf Erfahrungen basierten, aber nicht durch Fakten eingeengt wurden. Aus einem Sagen, was ist, wurde auf einmal ein Sagen, was war, und ein Sagen, was sein könnte. Und irgendwann berichtete man von Dingen, die nicht in oder vor der Höhle existierten und passierten, sondern weit entfernt. Man sprach tatsächlich ungestraft von Säbelzahntigern, die gar nicht da waren, vermutlich um sich schon einmal mental zu wappnen, bevor man ihnen eines Tages wirklich begegnete. Fing genau hier die Fiktion an? War das Mammut in den Nacherzählungen der Jäger plötzlich nicht mehr nur groß, sondern riesig wie ein Berg? Und bekamen irgendwann die Menschen, die besonders eindrücklich erzählen konnten, eine ganz neue Rolle im Stamm? Aus heutiger Sicht erscheint es einleuchtend, dass eine Geschichte, in der das Mammut furchteinflößend groß war, eher weitererzählt wurde als eine unspektakuläre Hasenjagd. In der Evolution der Narrative setzten sich vermutlich die aufregenderen, weil einprägsameren Stories durch, die sich aufgrund ihrer Dramatik besser vermitteln und nacherzählen ließen als die sachlichen Informationen. Irgendwann in der Geschichte der Menschheit wurde das Erzählen ausgeschmückter oder ganz erfundener Geschichten zu einem Überlebensfaktor, der zu einer evolutionären Überlegenheit führte. Survival by Fiction sozusagen. Und bald wurde es von der Art, wie wir uns warnten oder trösteten und wie wir uns die Welt erklärten, zu der Art, wie jeder Mensch sich von sich selbst erzählte.